Verschwörer und ihr Vasallen wollen das Abendland zerstören. Da können sie kreisen wie die Geier. Deutschland wird ihnen gehören. Es ist der Glaube, der uns führt. Wir zersprengen unsere Ketten. Ehre dem, wenn sie gebührt. Wir werden Deutschland wieder retten. Hängt sie auf, die Volksverräter, an Laternen oder Baum. Es erwacht das Reich der Väter, bald aus seinem bösen Traum. Jagt das Pack, das einst sie holten, raus aus jedem deutschen Gau. Aus ihren Banken, Synagogen, raus, raus, raus! Das Volk der Kimpern und Teutonen steht erneut zur Schlacht bereit. Wir werden keinen Feind verschonen. Ragnarök, es ist soweit. Donnerhalt und Blitze zischen. Die China-Schar ist nun formiert. Es gilt, den Zion zu erwischen, der nach unserem Blut regiert. Hängt sie auf, die Volksverräter, an Laternen oder Baum. Es erwacht das Reich der Väter, bald aus seinem bösen Traum. Jagt das Pack, das einst sie holten, raus aus jedem deutschen Gau. Aus ihren Banken, Synagogen, raus, raus, raus! Freimaurerlogen, Zionisten, euer letztes Stündlein schlägt. Spürt ihr nicht den Hass im Volk, den Widerstand sich regt? Das deutsche Volk in Ost und West wird sich bald von euch befreien. Und das gelobte Land wird nicht Israel, es wird das Fegefeuer sein. Sie auf, die Volksverräter, an Laternen oder Bau. Es erwacht das Reich der Väter, bald aus seinem bösen Traum. Jagt das Pack, das einst sie holten, raus aus jedem deutschen Gau. Aus ihren Banken, Synagogen, raus, raus, raus!